Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls. Da sind wir wieder. Hallo Fesra. Hallo Elli. Oder auch, ja, wir sind endlich wieder da nach unserer Pause. Was? Ich wollte eigentlich Hallo Alelisande sagen. Oh, super. Ja? Ja, das haben die jetzt aber gelernt, ne? Dass ich eigentlich Alelisande heiße. Ja, aber wurde doch gesagt, das ist so toll, wenn wir deinen Namen sagen. Ja, der ist auch schön. Ja. Der ist super, ne? Alelisande. Jetzt mal ab davon. Wir sind wieder zurück. Ey, Fesra, das hat sich ja so dramatisch angehört. Ja. Deine Pausenankündigung. Echt, als wenn du jemanden beerdigen würdest. Leute, so dramatisch war das gar nicht. Was war los? Warum haben wir nicht Abschaltimpuls gemacht, beziehungsweise Pause? Das war ganz profan. Ich hatte nämlich eine 1A-Grippe und ich hatte keine Stimme mehr. Eine Woche lang nicht. Ja, das, was du an Stimme noch hattest, war nicht aufnahmefähig. Ich habe da so geflüstert. Mein Mann fand das total super. Der hat sich darüber sehr amüsiert. Und es hat auch tierisch wehgetan, mal abgesehen davon. Also ich habe auch nicht gerne geredet, im Gegensatz zu sonst. Und und dann waren wir auch noch viel unterwegs. Du warst viel unterwegs. Ich war dienstlich auch total viel unterwegs. Es ist so Ende des Jahres, ist immer richtig schlimm. Und da wir nichts auf Halde hatten, was wir schon mal im Vorhinein aufgenommen hatten, mussten wir erzwungenermaßen eine Pause machen. Sorry, Leute. Genau, das war halt alles irgendwie, normalerweise hatten wir das immer so ein bisschen vorproduziert, dass wir so ein bisschen was im Petto hatten, dass wenn irgendwas mal passiert ist, dass wir was hätten hinterherlegen können, aber diesmal nicht, weil das alles ein bisschen knapp wurde, immer zwischendrin, ja. Und dann kam halt irgendwie alles zusammen und Elli war krank und musste dann noch eben arbeiten, Fesralein musste arbeiten und war auch immer durch den Wind und dann kamen wir im Prinzip zu gar nichts. Ist das? Ihr Lieben, ihr kennt das ja, ne? Aber das macht nicht. Jetzt ist alles wieder gut. Q, du kannst wieder anfangen zu joggen. Dem geht's voll scheiße übrigens. Mentos freut sich auch schon, ne? Was denn? Ich habe gesagt, dem geht's voll scheiße. Er findet das alles voll kacke. Ja, Q, ich habe dir gleich gesagt, mach Anästhesie. Ja, das darf er nicht. Da verdienst du Geld. Das darf er nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite, wie darf er nicht? Darf er nicht. Warum das denn nicht? Darf er nicht. Da wechseln darf er nicht. Chef hat gesagt, ne. Und jetzt, hat er dick verloren. Deswegen, er hat mit Blut unterschrieben, dass er die ganzen Jahre da bleiben muss. Nein, vielleicht kommt er nächstes Jahr wieder zurück. Also nach einem Jahr. Ja. Richtig so, Q. Komm wieder her. Fesra vermisst dich. Mhm. Ja, ich kenne den Mann gar nicht. Außer jetzt online. So, ja. Der Mentos, der freut sich auch schon wieder, ne? Endlich, Leute, ist die Sonntagsbeschäftigung da. Und dann haben wir ja, Fesra, ich wollte auch darauf antworten eigentlich. Wir haben ja eine E-Mail bekommen, die erste E-Mail überhaupt. Ja. Hammer. Aus Australien. Die war voll toll, oder? Ich fand die voll süß. Die war super. Willst du sie vorlesen? Ich fand die so schön. Ja. Ehrlich? Hast du sie da? Ich habe sie da. Ich müsste mal das E-Mail-Programm auf. Oh, das E-Mail-Programm, das ich eigentlich nie benutze hier auf diesem Rechner. Dabei ist Mail so toll. Ja. Die haben wir bekommen von dem Fellow. Genau. Der ist ja ich wurde im Abschaltimpuls erwähnt. Ich habe es nämlich wirklich geschafft, euch nach Australien zu bringen. Ja, wir sind in Australien, Leute. Damit ich mir nicht 20 Stücke anhören muss, hat er geschrieben, wenn ich wieder im Lande bin. Wisst ihr eigentlich, wie lange es dauert? Knapp 15 Stunden Fesra und Elli redend und gerne auch mal pausierend mit einem iPod Touch der ersten Generation runterzuladen? Nee, Fellow, weiß ich nicht. iPod Touch erste Generation habe ich nicht, aber iPhone, ne? Wissen wir ja. Hast du ein iPod, Fesra? Nein. Gestern habe ich dann 008 und 009 gehört und wurde direkt zweimal erwähnt, genau. Obwohl ihr selber nur von einem Mal wisst. Ja, 6 Sterne, 5 Sterne. Fellow, da hast du einen anderen Namen angegeben. Du Lümmel. Das wusste ich nicht. Du Lümmel. So geht das nicht. Ja. Wenn ich gekonnt hätte, hätte ich ja so vielleicht sogar 6 gegeben. Und dann hat er so einen Zungenrausstreck-Smiley gehabt. Ist das jetzt Verarsche, Fellow? Hättest du vielleicht doch nicht 6 gegeben? Mich wundert aber, warum die Rezension erst im August aufgetaucht ist. Ich habe sie nämlich schon geschrieben, als ich noch in Deutschland war, nach dem 2. oder 3. Abschaltimpuls. Und ich bin ja schon seit dem 11. Juli hier. Wie ist es da eigentlich so? Was machst du da, Fellow? Das ist nicht Schulaustauschprogramm? Irgendwas so. Irgendwie sowas, glaube ich. Ja. Ach so, und Entschuldigung, dass mein Feedback nicht wirklich so up-to-date ist. Ich werde mich bemühen, so schnell wie möglich den Rest zu hören. Ja, das finde ich sehr löblich. Und du? Ist gut, ne? Ja. Aber möglicherweise ist es ja sogar die erste E-Mail. Ja, es ist die erste E-Mail. So, und jetzt auch mal ein bisschen echtes Feedback. Ja, Fellow hat zugehört, der hat das gelernt. Gut, das Wesentliche steht ja schon bei iTunes. Fessra, ich mag flache Witze und Wortspiele, damit das mal klar ist. Ja, super. Verloren. Oh nee, das ist jetzt, danke Fellow. Jetzt hast du ihm so einen Freifahrtschein gegeben. Oh. Genau, ich kann mich jetzt immer auf Fellow berufen. Irgend so einen dummen Witz. Super. Ellie guckt dann wieder so. Fessra sagt, nein, hier im Feedback steht. Ja gut, aber das ist einer. Ja, macht doch nichts. Abschweifung, klasse wie immer. Das ist ja schon fast Standard-Feedback, aber die echten Themen auch. Und es macht nach wie vor Spaß, euch zuzuhören. Ich hab doch mal was zu von wegen Themenvorschläge gesagt. Wie wäre es mal mit den kleinen Dingen, die besser gemacht werden können? Am sein deutsche Arsch, was? Deutsche Sprache Arsch? Zum Beispiel die Friends List. Oh ja, die Friends List. Ja, das ist eine gute Idee, Fellow. Ich möchte gerne, mich würde mal interessieren, meine Allianzgeschwister zu sehen, ob die online sind oder nicht. Da gab es schon mal eine Riesendiskussion, glaube ich, drüber. Da hatten sie mal was dazu gesagt. Das würde, glaube ich, das würde die Serverlasse irgendwas sprengen. Und wenn du dann, gibt da irgendwelche Probleme, glaube ich, weil du, wenn du dann die Allianz wechselst und so ein Kram. Ja, dann überleg doch mal was für Guild Wars 2, weil das finde ich richtig nervig. Das heißt, unsere Allianz ist ja ziemlich groß und das heißt, meine Friends List im Endeffekt voll mit Allianzgeschwistern und andere Freunde darf ich quasi nicht mehr haben. Aber gut, nur mal so. Das hat man da kleine Notizen, Real-Life-Name dran schreiben. Ja, das finde ich ganz gut, obwohl die Real-Life-Name kenne ich nicht von den Leuten, eigentlich nicht. Je nachdem, wie viel ihr darüber reden könnt oder wollt oder mit Pausen füllt, muss es ja keine ganze Folge sein, aber mich würde es interessieren. Ja, siehst du, machen wir mal so nebenbei. Ach so, und Ellie hat gefragt, wo wir den Abschaltimpuls hören. Jetzt kommt's, Fessra. Im Bett? Du, der ist mit uns im Bett. Ja, gut. Das lässt jetzt zwei Theorien zu. Nämlich, entweder, dass unsere Stimmen so wunderbar beruhigend sind, dass sie ihn sanft hinabgleiten lassen. Oder wir so scheiße langweilig sind, dass er einfach nur einpennt. Das kann auch sein. Ja. Ja. Und da gibt's noch eine dritte Möglichkeit, aber die lassen wir jetzt mal weg. So, aber zu Hause. Da möchten wir dein Geld haben, Fellow, wenn es die dritte Möglichkeit ist, genau. Ne? Unser PayPal-Account ist... genau, 0,190. So, aber beim Buchverschieben haben wir es auch schon gehört. So, hier noch was. Gerade redet Fessra über Helden und Mikromanagement. Ich hasse es. Ja, ich auch. Ja, es ist schwer, es ist anstrengend, das stimmt. Für meinen eigenen Charakter kein Ding. Verbringe ich auch gerne mal länger Zeit mit, aber für die ganzen Helden, wo man sich auch kaum drum rumkommt, habe ich erst gar keinen Bock drauf. Ja, die haben bei mir auch kaum Elitefertigkeiten und gute Waffen. Vielleicht, weil ich auch mit Nightfall angefangen habe. Du hast mit Nightfall angefangen, Fellow? Das ist ja auch ein bisschen scheiße, oder? Jeder Mensch hat Fehler. Nein, egal. Ja. Nein, das mit den Helden ist ja wirklich so. Also du hast ja die Möglichkeit, also du hast ja diese Grundeinstellungen, also will heißen, Angriff, Verteidigung und Pazifist. Und du kannst ja im Prinzip alles megamäßig super, ganz toll steuern, jeden Helden, Fertigkeit, was auch immer. Super Sache. Wer das will, kann das machen. Wer es eben nicht will, der packt in eine Grundeinstellung rein und lässt sie halt mitlaufen. Ja, aber ich möchte es nicht. Ich mag das auch nicht. Also dieses Mikromanagement, dann, du musst jetzt den Skill und nö, mag ich nicht. Okay. Also, so, ich denke, das war's jetzt erstmal. Falls ihr antwortet, das haben wir hiermit getan. Und ich nicht mehr. Ja. Liegt das daran, dass ich die nächsten 16 Tage in Western Australia und Internet los bin? Also quasi erst im Busch. Und am 2. Januar bin ich wieder zu Hause und mache den War Tower unsicher. Ah. Ja. 2. Januar. Ist so ein bisschen hin, ne? Vorausgesetzt, ich kriege meinen Rechner wieder zu laufen. Der 3 Tage, bevor ich geflogen bin, den Geist aufgegeben habe. Das ist nicht so gut. Ja, dann hast du ja, aber während du in Australien bist, hast du keine Ausgaben, kannst dir kleinen neuen kaufen. Das glaubst du. Bis dahin versuche ich, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich hoffe, ihr habt euch über das erste Mal, Entschuldigung, über eure erste Mail, wenn nicht die erste, dann zumindest die erste aus Australien, gefreut. Ja, wir haben uns gefreut über die erste Mail. Und oh, die erste aus Australien, super, ja. Nimm, was du kriegen kannst und gib nichts wieder zurück. Genau. Och, nö, so sind wir eigentlich nicht, oder? Nö. Schöne Grüße aus den Watertower, das werde ich gerne ausrichten an die lieben Kollegen. Und Cheers Fellow hat er geschrieben, und das Schöne finde ich, PS, ich warte auf Folge 23. Was haben die Illuminaten damit zu tun? Ich hab da eine geile Idee für. Frage, ne? Ich hab da eine geile Idee für den. Das verraten wir jetzt nicht. Was? Was? Das verraten wir jetzt nicht. Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das verrate. Ich habe gesagt, ich habe da eine geile Idee für. Müssen wir nur noch mal drüber reden. Wir. Ja. Du und ich meinst du. Ja, genau. Okay. So. Was machen wir denn heute? Das war's. Tschüss. Ja, nicht so lang. 10 Minuten passt. Alles gut. Nein. Wir machen jetzt nicht wieder 2 Stunden. Ihr braucht jetzt nicht geschockt sein. Wir reden jetzt nicht noch mehr über Storyline. No. Wir reden mal wieder über Klassen. Wir reden mal wieder. Ein paar offen, ne? Über Klassen? Wir haben noch ein paar offen. 7 Stück, Leute. Genau. Random.org, ne? Ich hab's mir gemerkt, Lisa. Ich bin voll stolz auf dich, muss ich dir jetzt mal ehrlich so sagen. Die Beste. Random.org. Genau, wir machen Random.org. Lies mal vor. Was haben wir denn noch? Und haben folgende Klassen, nämlich den Waldi, die Assa, den Para, den Derwisch, den Nekro, der Ele und den Mönch. Ja. Ne? Dann mach ich mal hinne. Und drücke jetzt mal auf Generieren. Und dann haben wir die Nummer 6. Das ist? Mönch. Nee, Mönch war ja der Letzte. Ja? Ach nee. Der Vorletzte muss es ja sein. Was war's denn? Ele. Ele. Ja, Ele. Ja. Ele. Ja, Ele ist super. Ich habe eine Ele. Du hast eine Ele. Ich habe auch eine Ele. Ja, das ist super. Ja, also ich glaube, Ele ist eigentlich so mit Krieger der Charakter, mit dem die meisten Leute angefangen haben damals, ne? Weil er am einfachsten verstanden wurde. Neben dem Krieger, meinst du? Ja. Hm. Das kann gut sein. Das ist ja so auch so ein Archetyp, ne? Richtig. Das ist halt so das Klassische im Fantasy-Setting. Du hast einen Krieger, du hast einen Ele und du hast einen Baldi. Das sind eigentlich so die drei. Oder na gut, Mönch. Den Mönch halt noch, den Priester. Priester, irgendwas genau. Heiliges, Heilendes und so. Genau. Das sind so die vier Archetypen und du hast halt da den Krieger als Hauptklasse, die so die Anfänger wählen. Das ist immer so mein Gefühl gewesen. Und ja, also ich. Der Ele ist halt, weil er Damage macht. Und was wollen ja, Spieler. Also ich muss ehrlich sagen, das war aber zum Anfang nicht so klar. Also mir war es zum Anfang nicht so klar, dass der Ele eigentlich wirklich der Damage-Dealer ist bei Guild Wars. Mir schon. Das geht auch anders. Ich sag mal, wenn man mal aus der Diablo-Ecke kommt, den Baba mit Wirbelwind und so, ne? Dann war das derjenige, ja, der Damage gemacht hat. Aber das war eigentlich schon immer so, dass der Nahkämpfer hat zwar Schaden ausgeteilt, aber die unangefochtenen Damage-Dealer waren eigentlich alles, was ich kenne, waren die Eles. Also überall, wo du irgendeinen Magier gehabt hast, war der Magier derjenige, der wirklich einfach nur alles in den Boden geballert hat. Ja, also ich habe damals bei Diablo 1, habe ich ja auch natürlich Magier gespielt, weil das war einfach der Hammer. Diese Phalanx, wenn man sich daran erinnert, die Leute, die gespielt haben, denn die wurden ja mit Schild dann gespielt und die haben einfach richtig reingehauen. Fand ich total super. Das hat mich sehr beeindruckt. Die rösten halt alles weg und gut, du hast halt beim Magier hast du halt immer den Nachteil, du hast keine gute Rüstung, das sind so Stoffis und überhaupt und sowieso. Mhm. Und die sind so weichlich und so, ja, ne? Ja. Wir müssen uns nochmal den Tanz vom Ele angucken, das sagt alles. Und ja, aber sie hat. Kannst du auch Geld für nehmen. Bei ihm? Bei weiblichen Öle. Ja, bei ihr, aber bei ihm. Ja, gut. Wir haben ja beides Mädels, ne? Wir haben beides Mädels, genau. Mal wieder. Deine ist ja, was deine Ele? Meine Ele. Die habe ich überhaupt nicht. Hast du die schon mal gesehen? Ja, ich glaube. Hast du meine Ele nicht? Also kleines, hast du mir keine Erinnerung hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Kleines Luder. Nee, ist so ein Luder, wie sieht denn die aus? Was ist das da? Ist das ein Prophecy-Ele? Ja. Bei mir auch? Weil die ist am schönsten. Also sie haben die schönsten Frisuren, finde ich. Ja, meine hat ja eine neue Frisur gekriegt. Und die schönsten Gesichter. Ja, ich weiß. Meine ist ja so eine Zicke. Wir hatten das mal, als ich Rollenspiel gesagt habe. Meine ist eine Zicke, die Ele. Genau. Sieht aber bombig aus. Was maßgeblich mit ihrer Rüstung zu tun hat, finde ich. Du kannst bis auf die Nornrüstung und die alte, genau, gibt es im Prinzip nur Ele-Rüstungen, die quasi nichts anhaben und die Opsi. Ach, und diese alte, diese Anfängerrüstung, die ist ja so ähnlich, das ist Krüter. Ja auch dieser Anzug. Ist das die Krüter? Mhm. Habe ich jetzt gar nicht so im Kopf. Und gut, Opsi ist ja so diese Motorradkluft. Genau, Motorradkombi. Und die finde ich voll toll. Deswegen ist die Ele der einzige Charakter, der unbedingt eine Rissrüstung bekommen muss, meine. Ich mag die überhaupt nicht leiden, aber gut, da hatten wir schon mal das Thema. Genau. Aber macht nichts. Das finde ich voll toll. Ist egal. Ja. Ich habe angefangen, ja, der erste Charakter, den ich mir erstellt hat, der dann ja nach Stufe 2 gelöscht worden ist, das war eine Ele. Das war eine mit dieser Frisur mit diesen Essstäbchen im Haar. Mhm. Bin ich auch ganz froh, dass ich die gelöscht habe. Das sind aber auch so die Lieblingsfrisuren, ne? Einmal das mit den Essstäbchen und das mit diesen Zöpfen da, links und rechts. Und mit den Zöpfen, das haben ganz viele, ja. Finde ich, die mag ich auch überhaupt nicht, die Frisur. Ich hatte immer diese Frisur ursprünglich, dieser strenge Bob mit diesem, das fand ich übrigens sehr schön, diesem Netz aus Mondsteinen im Haar. Meine hatte schwarze Haare und dann hat sie ja das ist ja so eine Art Haarschmuck. Ne? Das ist ja aus Mondsteinen in hellblau. Sind die Steine ja? Mondsteine sind ja so hellblau. Ja. Das sah sehr schön aus. Aber weil ich das halt so streng fand, hat sie jetzt eine neue. Sie hat eine neue, eine weiche Frisur gekriegt. Eine Nightfall-Frisur hat sie jetzt bekommen. Ja, die Nightfall. Aber sie ist trotzdem nicht weniger Zicke, ne? In Nightfall finde ich die eine Ede-Frisur finde ich voll toll. Weil das ist einfach nur. Die finde ich voll putzig. Das ist aber nicht die so seitlich so pudelmäßig aussieht, sondern das ist die so streng nach hinten und dann hinten einfach nur so einen explodierten, was weiß ich, Kerber hat. Die Bienenwabe. Ja, okay. Die Bienenwabe, ja, die hatte mal einen Allianz-Bruder von mir, der spielt Ele als Hauptcharakter. Ja. Und der hat dann auch seine Frisur gewechselt und die habe ich überhaupt nicht wiedererkannt. Das war wie im Real Life, ne? Wenn jemand so ein extremes Makeover hat, sozusagen einen totalen Frisurwechsel von lang auf kurz, dann erkennst du den im ersten Moment unter Umständen auch nicht wieder. So war das bei dem auch. Der stand neben mir und ich denke, ja, was ist das denn für ein Charakter? Kennst du überhaupt nicht? Und dann habe ich geguckt auf den Namen und denke, was? Das ist Gotzi? Das kennst du gar nicht. Ja, mein. Nee, aber ja, also meine hat diese, weißt du so, diesen Bob ist das, glaube ich. Weißt du so, vorne lang, hinten kurz. Alles gut. Aber so ganz glatt, ganz schlicht. Ja. Ja. Und dazu finde ich halt, passt die Obsidian-Rüstung am besten. Aber mal. Ja. Aber mal eine andere Frage. Hm? Feuer? Wasser? Erde? Oder Luft? Oder Luft. Ich spiele am liebsten auf Luft. Auf Luft? Ehrlich? Mhm. Ja. Ich spiele am liebsten auf Energiespeicherung. Nee, Quatsch. Das haut ordentlich rein. Luft? Man muss dazu sagen, als das anfing, also als man anfing, Prophecies, als das noch Guild Wars hieß, Ele zu spielen, da waren so bestimmte Magielinien wie Wasser und Erde, das war so. Also ich hatte immer so das Gefühl, dass Wasser und Luft eigentlich nie gespielt wird. Außer von den Gegnern. Du hattest die Erd-Elis mit ihren Wards und du hattest die Feuer-Elis mit ihrem Kabum. Und ja, gut. Feuer Elis hat jeder gespielt. Ich bin immer der Meinung, Erd-Elis hat keiner gespielt. Keiner hat Erd-Elis gespielt. Also, findest du? Ich hatte eigentlich immer, oder also Feuer hat jeder gespielt. Also eigentlich jeder war ein Feuer-Ele. Und aber wenn du verzerrst. aber was ich so vom Gefühl her hatte, war dann doch, dass die Erd-Elis dann doch noch häufiger gespielt wurden als die anderen. Also ich habe noch nie in meinem Leben, doch einmal, der ist richtig schön zusammengeflammt worden. Hatte ich einen in irgendeiner Puck, der gemeint hat, der als Ele meinte, ich bin Wasser-Ele. Und alle so, hä? Und gucken ihn an und so, ja, na komm, der verarscht uns. Da hat er sein Bild gepinkt. Und ja, er war Wasserele. Und alle so, ey, es gelungen. Das fand ich ein bisschen schade. Nee. Also, ich finde. Oh. Weißt du, wie ich auf Luft gekommen bin? Weil du gerne blind machst? Also so Ellie-mäßig, ne? Weil du gerne blind machst? Nein. Umwirfst? Das hat nichts mit Skillung zu tun, null. Es hatte was mit der Rüstung zu tun und dass ich den richtigen Stab dazu gesucht habe, der passend aussah. Okay. Das ist Kunvis Luftstab. Und da bin ich auf Luft gekommen. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie geil Schaden Luft macht. Also diese ganze Blitzschäden, die Rüstungsdurchdringung und so, da kannst du richtig einen raushauen. Also jede. Und wenn du mittlerweile muss man ja auch sagen, hat man ja Energie, bis der Arzt kommt. Ja, ohne Ende. Das stimmt. Hattest du ja damals zum Anfang nicht. Na gut, du hattest. Und wenn du derartig viel Energie hast, dann kannst du auch Luft spielen, was ja sehr energielastig ist, ne? Ja gut, du hattest aber als Ele hattest du durch die Energiespeicherung hattest du ja schon immer den Vorteil, dass du da, dass du mehr Energie hattest als sonst irgendeiner. Ja? Früher, ich erinnere mich noch an früher, wie gesagt, vor 4 Jahren, wie wir angefangen haben, jeder Mönch hat gedacht, oh, wäre ich doch nur Ele geworden. Da gab es auch viele Eles, die sich dann als Gruppenheiler bedingt haben, weil sie einfach Gruppe heilen spammen konnten ohne Ende, weil sie so viel Energie hatten. Ja. Da erinnere ich mich noch an irgendein Farmbild, wo du den, nach dem Sommerupdate kam ja der Hochofen dazu, wo sie den Hochofen gefarmt haben, und da war ein Eleheiler mit dabei, der dann Group Heal dabei hatte ohne Ende. Also der die Gruppe dann hochgehalten hat. Aber es gab am Anfang sowieso ganz wilde Klassenkombinationen. Es gab Mesmer Elis, die deswegen Mesmer als erste Klasse genommen haben, wegen Fastcast. Ja, damit der Meteorschauer schön rausgeht. Und dann natürlich energiemäßig Bombe am Ende waren, aber, ne? Genau. Ja, Meteorschauer. Du brauchst ja ewig, wenn du vom Mesmer kommst, das hast du ja mit allen Klassen, aber mit der Ele halt besonders. Wenn ich umsteige von meinem Mesmer auf die Ele, dann denke ich, was soll ich denn jetzt machen? Kaffee kochen oder was? Ich denke, der Gegner, die sind ja schon fast weg, bis du mal am Ende bist mit deinem Zauber. Ja, natürlich. Das ist ja das. Da kannst du ja schon anfangen, sobald die überhaupt auf dem Radar erscheinen. Ja, kannst schon mal anfangen zu casten. Alles gut. Das ist ja das Problem, warum jedes Mal, wenn du in eine Gegnergruppe reinschartest und Susi dabei hat, der Gegner fällt und dann fällt der erste Stein vom Himmel. Und dann kommt erstmal so ein schöner Meteorschauer runter. Warum? Weil die so ewig lange zum Casten brauchen. Ja, ja. Und gut, du kannst da noch einige. Dann kam ja Searing Flames. Ja. Und danach gab es im Prinzip nur noch Searing Flames, Elis. Also hat keiner anders mehr gespielt. Ja, gut, weil Searing Flames ja den unglaublich viel Schaden gemacht hat. Also wie ich damals, wie Nightfall neu rauskam, und man da war das ja noch alles noch so ein bisschen unbalanced, fand ich. Und du bist da rausgegangen und bist zu diesem Ele gegangen, der diese Searing Flames hatte, und du bist einfach nur tot umgefallen. Oder diese ganzen Djinns, Feuer-Djinns, immer so Searing Flame, Searing Flame, bumm, tot. Weil du hast ja nicht nur einen in dieser Gruppe, sondern du hattest ja immer 2, 3 in der Gruppe. So, der erste mal bringt dich zum Brennen und der zweite verteilt dir einfach nur Schaden ohne Ende. Und der dritte dann gerade nochmal hinterher. Und dann bist du einfach umgefallen. Und das war halt unglaublich fies. Und deswegen haben dann die Elis alle gesagt, oh ja, was, die können wir auch. Auf dann. Ja, gut. Man muss ja mal dazu sagen, dass so jede Elementarlinie hat ja so besondere Vorteile. Ja, das ist bei Luft zum Beispiel, dass sie blind machen können, beziehungsweise dass sie Rüstungsdurchdringung haben. Und schnell sind. Und du castest die relativ schnell. Genau. Bei Wasser verlangsamt die Leute. Und zwar unglaublich stark. Bei Erde wirfst du die Leute um? Hast du Wards? Hast deine Wards? Wobei, es gibt einen Ward, Abwehr gegen Schaden, das ist ein Wasserskill. Mhm. Das ist der einzige. Und du hast Feuer und Feuer macht unglaublich viel Schaden und es brennt. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sieht schick aus. Und ja, gut. Sieht schick aus. Ja. Das sind halt so die Sachen. Und der Ele war ja schon immer der Charakter, der eigentlich so den effektvollsten Schaden gemacht hat. Es sah immer spektakulär aus. Ja, wenn man sich mal. Ja. Ich erinnere mich an den ersten Meteorschreuer, den ich nicht gesehen habe. Das fand ich total Hammer. Da bin ich voll kaputt gegangen. Ja. Ja? Gut, ich habe natürlich den Skill zu sagen. Feuersturm. Genau. Orion, der Feuersturmcaster. Ja. Ja, nee, ist klar. Und das Geilste war, als ein Krieger, Krieger-Ele rumrannte, er war der Einzige mit Zweitklasse-Ele dabei und auf einmal kommt ein Feuersturm vom Himmel, alle Gegner rennen weg und wir alle so, okay, wer hat das gemacht? Ich habe dann so durch die Liste geguckt und hatte nur so, ja, okay, super, ein Krieger, alles klar. Wobei, im Tut, im Prophecies Tut, war der Feuersturm eigentlich voll toll. Weil die Gegner da nicht rausgerannt sind oder nicht rausrennen. Die bleiben schön an dir dran, hacken auf dich ein, du kannst das Feuersturm, die fallen um. Das ist ganz toll hinten in dieser Eiselementarhöhle. Deswegen war mein Waldi Zweitklasse Ele. Und zwar bis zum Schluss. Also ich habe mit Waldi Ele komplett Prophecies durchgespielt. Ja. Also ich spiele die Klasse auch gerne. Sie ist einfach zu spielen, finde ich. Ja. Gut, du schießt hinten, du castest, mach Schaden. Ja, genau. Du machst du eigentlich brauchst im Endeffekt, gar du brauchst dir nicht wie beim Mesmer fett Gedanken machen, was steht mir da gegenüber? Nö, du nimmst was mache ich da am besten? Genau, du nimmst eigentlich Wie kombiniere ich das am besten? Ist auch egal. Richtig. Du haust im Prinzip einfach rein. Das ist, ja. Wir haben ja gestern gespielt. Ich habe ja gestern den Norgu mitgenommen. Wir waren ja zwei Mesmer, weißt du? Und da musst du dir erstmal 3 Jahre Gedanken machen, was machst du? Und den habe ich gestern auf die Generation gesetzt. Das fand ich super. Der hatte richtig was gerissen, der Norgu. Ja. Und, aber wie gesagt, also als Ele, da mache ich mir auch nie einen Kopf um Skillung. Nö, du nimmst ja immer dasselbe. Mehrere Standard-Skillung, die nimmst du. Und das funktioniert super. Und ja gut, du hast natürlich sicherlich manchmal Gegner, die sind immun gegen bestimmte Schadensarten, dann bist du ein bisschen gekniffen, aber es ist jetzt nicht so extrem, ne? Ja, die brennen halt nicht. Ja. Da kommst du halt mit Searing Flames nicht weit, weil wenn sie nicht brennen können, machst du halt diesen extra Schaden nicht. Aber, gut. Schaden machst du trotzdem genug. Genau. Erinnerst du dich noch an den Echo-Ele? Den habe ich selber gespielt, ja. Das war ja so das Hyperbild irgendwie. Riss. Wir brauchen das noch ein Echo-Ele. Viermal Echoen. Und das Geile war, die Nicht-Mesmer-Spieler, also sprich die Ele-Spieler oftmals, die haben das nicht verstanden. Ja. Die haben das nicht verstanden, wie du das echost, dass das denn wirklich, viermal glaube ich war das Maximale, ne? 4 oder 5 Mal, ich erinnere das gar nicht mehr, wie du das so hinkriegst. Ich konnte den Meteorschauer 4-mal casten. Ja. Aber viele haben es nicht kapiert, in welcher Reihenfolge du das dann die Skills anklicken müssen, weil denen irgendwie dieses Konzept, das ist ja das, was beim Mesmer ja immer ist, dieses um die Ecke denken und indirekt und so, das. Vor allem fand ich es toll. Hat die Scheibe vor allem fand ich es toll, wenn sie das Arcane-Echo mit Echo gedoppelt haben. Das fand ich mir ganz, ganz toll. Ja, das war super. Ich bin schon wieder leer. Ja, warum denn? Wie castest du denn? Ah ja, ich caste Echo und dann caste ich Arcanes Echo und ich so, oh nee. Ja, das ist, ja, aber das war ein schönes Bild, ja. Nice to play. Hat Spaß gemacht. Das ist einfach so mal eben für zwischendurch. Ich finde übrigens auch, dass die Beschwörungen gut aussehen. Mir gefallen die Moves. Ja, genau. Wobei ich bin ja eigentlich nicht so glücklich über diese Drehung, die der Mesmer macht. Denke ich jetzt mal, der muss ja völlig schwindlig sein am Ende. Och. Und das finde ich beim Ele schöner von den Emote her. Ja, so dieses mit den Armen nach oben. Das sieht dann auch noch so aus, als würden sie sich voll anstrengen, finde ich. So dieses. Ja, wer weiß, das tun sie vielleicht. Ja, sie holen die ganze Energie zusammen, die ganze Magie. Ja. Genau. Lässt dann halt. Aber es gefällt mir sehr gut, ja. Ja. Bis auf den Tanz. Da muss ich mal drauf rumreiten. Also, nee, Leute. Nee. Also, der männliche Ele. Den männlichen Ele meinst du jetzt? Ja, der weibliche Ele, ja. Ja. Ja, also ich muss aber sagen, männlicher Ele, die haben zum Teil auch sehr schöne Rüstungen. Ich habe letztens wieder, weil wir jetzt gerade wieder Rüstungsdatenbank ja ganz viele Bilder kriegen. Danke Leute übrigens, ihr könnt ruhig noch mehr Bilder schicken, wir brauchen noch welche. Sind da viele Rüstungen dabei beim Ele, wo ich sage, ey, das sieht einfach geil aus. Die Wabi-Rüstung ist so ein Teil, die finde ich total schön. Die Elite-Sturmgeschmiedete finde ich schön. Entschuldigung. Hust. Ja. Die Monument geht ja in dieselbe Richtung mit diesem Mantel. Mhm. Gefällt mir auch gut. Oh. Ja. Ja, also die Rüstungen vom männlichen Ele sind halt, die sind halt ähnlich dem Mesmer, finde ich, so ein bisschen edler. So von der Ausführung her. Ja. Was ich bei der weiblichen Ele dann so ein bisschen schade finde, weil das sieht dann so aus wie Bordsteinschwalbe. Also da hängt ja überall alles raus. Also es gibt ja nur ganz wenige Rüstungen, die dann so einigermaßen bedeckt sind beziehungsweise schön aussehen. Also finde ich. Ja, sind nicht elegant. Sie sind überhaupt nicht elegant. Das finde ich auch. Richtig. Ich habe ja, was habe ich denn? Auch die Wabi-Rüstung. Die Elite Sonnenspeer. Finde ich. Hm? Genau, nicht die Wabi. Die Elite Sonnenspeer, die du da anhast, die ist schon okay. Aber die ist mir so ein Tick zu billig. Weißt du, das, was der Mesmer so pompös hat, ist die Ele so ein bisschen zu billig. Ja, also ich wollte ja früher immer die, welche ist das noch? Die Elite Sturmgeschmiedete, glaube ich, ist das, die mit den Flügelchen, die wollte ich immer haben. Ja. Flügelchen. Wollte ich immer haben damals. Habe ich nie bekommen, weil ich nie das Geld hatte. Und als ich dann das Geld hatte, dann fand ich sie nicht mehr gut. Ja, gut. Na, also Flügelchen sind schon beim Necro-Mist. Nee. Also Flügelchen finde ich eh doof. Ja. So, was ich denn jetzt habe, warum ich mir die immer, das ist die Elite Eisgeschmiedete, das ist die mit dem kurzen Rock. Und dieser, da hängt ja diese lange, was auch immer das sein soll, darunter. Sieht von hinten auch sehr merkwürdig aus. Ja. Aber das ist halt so, das ist nichts, ne? Nee, das... Du hast nichts an. Ja, eben. Du hast immer nichts an, mehr oder weniger. Außer, was ich ja sagte, bei der Alten und der Norn. Und da hast du richtig was an. Du hast ja eine Hose auch an. Ja, und die Altehrwürdige auch noch. Das ist ja die mit den Stäbchen. Die Stacheln, das meinst du nicht ernsthaft. Es ging jetzt nur drum, was man anhat. Ja, und diese Altehrwürdige sieht halt, das ist ja dieses Korsett, wo dann diese, wo der Schneider das nicht auf die Reihe gekriegt hat, das Korsett, also die Verstärkungsstäbchen gleich lang mit dem ganzen Korsett abzuschließen, sondern die da rausgucken. Und tut mir leid, es sieht einfach sowas von übel aus. Also, nee. Also, Es geht nicht. Nee, geht nee. Überhaupt nicht. Ja, und wie gesagt, also ich finde die Männer eigentlich, ich habe mich auch jetzt im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, geärgert, dass ich keinen Mann angefangen habe, weil ich finde die männlichen Rüstungen schöner. Ja. Das ist beim Mesmer ja andersrum, da ist ja der Mann der Rüstungsverlierer, finde ich beim Ele eben nicht. Der hat sehr schöne Rüstungen zum Teil, wirklich. Auch Suzuki. Suzuki hat ganz tolle Rüstungen. Außer die Farbe ist scheiße, lila. Genau, außerdem. Aber die sieht wirklich schön aus. Aber auch dieser Latexmantel, also man hätte ihm Ärmel geben können. Meine ich. Ja, gut. Aber nee, ja, die haben auch schöne Rüstung, ja. Ja, also das ist ein bisschen so, ja. Ja gut, Ele ist so ein Charakter, der ist easygoing. Da brauchst du nicht viel zu erzählen, wenn jemand anfängt jetzt so als Neuling, ist der einfach zu spielen, du kannst wenig falsch machen, meines Erachtens. Du musst dir nicht großen Kopf machen, du wirst immer mitgenommen, alles kein Thema. Aber falsch machen kannst du, glaube ich, sehr, sehr viel. Also ich kenne sehr, sehr, sehr viele schlechte Eles. Weil du hast halt den Nachteil, dass du viel Flächenschaden machst. Das ist ja das, was im Prinzip so dein Bonus ist. Du machst viel Schaden auf eine große Fläche. Und ja, das ist halt das Problem, dass die Gegner dann aus dem Flächenschaden rausrennen, sich ein neues Ziel suchen und du dann Target bist. Das war aber zum Anfang nicht so. Das ist ja jetzt erst gekommen. Das war zu Anfang. Zum Anfang sind die nicht rausgerannt aus Flächenschaden. Ja. Ganz zum Anfang. Ja. Das war ja super easy. Ja. Das war ja auch noch die Zeit, da konntest du ja noch als Chaos-Sturm-Messmer unterwegs sein. Was übrigens echt geil war. Ja. Chaos-Sturm-Messmer damals, als die nicht weggerannt sind. Ja. Das konnte man auch echoen, das war eine feine Sache. Ja. Das war ja dann früher dann noch, da hattest du ja dann früher noch die, den Fackelkrieger oder den Zahnradkrieger. Ja, das heißt, du hattest einen Krieger dabei, du hattest ein bis zwei Mönche dabei und den Rest Elis. Und dann bist du einfach irgendwo hingegangen, ja. Beziehungsweise dann in den Hochofen, wenn du einen Zahnradkrieger hattest, bist du hingegangen, der Krieger hat sich das Zahnrad geschnappt und hat dann einfach mal sich irgendwo reingestellt. Der Mönch hat von hinten geheilt, dann hattest du noch einen Passivprotter dabei, der ihn schön zugeprottet hat. Am besten noch mit Lebensbindung. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Band des Schutzes, ja, das konntest du ja damals so hochskillen, dass du keine Energie verloren hast. Das war ja der Hyperskill. Und hattest du Band des Schutzes noch drauf und dann ist der einfach rein, hat 5% Schaden bekommen. Und das war's eigentlich. Und fertig. Dann stand der Krieger da rum, alles sammelt sich um den Krieger, um den Zahnradkrieger und von hinten kommen dann 4 Elis und machen einfach nur Action. Oder 6. Ja. Ja, ja. Das war hammermäßig. Ja gut, also ich meine, man muss, aber ich sag mal, du musst ja nicht unbedingt immer Flächenschaden machen. Auf Luft kannst du ja einzelne Gegner dir rauspicken und angreifen. Ja, nein, du musst nicht. Das geht nicht in die Fläche. Also das kann man schon differenziert spielen. Ich finde es halt eben schade, muss ich ehrlich sagen, dass du wirklich fast, ja, standardmäßig nur noch SF-Elis findest. Ja. Also wenig Variation. Also wenn ich schon mal irgendwo ein Wasser-Ele oder ein Erd-Ele treffe, dann bin ich ja schon fast glücklich. Ich stehe auf sowas. Ja, ich auch. Ja, da mal ein bisschen was anderes reinzubringen und so weiter. Aber was ich meine, es ist halt ein anfängerfreundlicher Charakter in meinen Augen, weil, wie gesagt, du musst relativ wenig Verständnis haben für die Gegnerklasse, ist egal. Du kannst dich nicht so derbe verskillen, dass du jetzt völlig nutzlos bist. Das stimmt. Es läuft einfach und du hast relativ schnell Erfolge auch. Ja. Also du siehst es natürlich durch die Grafik einmal, ne? Dass du richtig Schaden machst und du siehst einfach auch, hast das schnell Erfolge, also wenn du einen Charakter hochspielst. Richtig. Weil du sehr schnell sehr viel Schaden machst. Und das ist, glaube ich, so, das ist ein schöner, ein schöner Charakter für einen Anfänger. Ich hatte ja gesagt, die eine Gildenschwester von mir, die hatte ja angefangen mit Guild Wars, von der hatte ich ja schon mal erzählt, die hatte ja erst angefangen in Nightfall mit einem Para, wo ich gesagt habe, mach das bitte nicht. Mhm. Aber das Kind wollte ja nicht hören. Und und sie hat es gemacht und sie war komplett überfordert mit dem Para, mit den Helden, weil wenn du nicht das noch nie gespielt hast, wie willst du denn vernünftig dir deinen Monk da skillen und so weiter? So, und dann hat sie irgendwann ja klammheimlich im Prophecies ein Ele angefangen. Ja, und sie ist total happy. Mit ihrem Ele ist sie jetzt fast durch Prophecies und konnte sie sich das alles viel leichter erarbeiten. Hat nicht diese hohe Frustration gehabt. Das ist ja das. Ich meine, für uns war natürlich damals, als Nightfall mit den Helden ankam, das war gar kein Problem, weil du wusstest, wie die Klassen funktionieren. Richtig. Aber wenn du da wirklich als kompletter Newbie anfängst, das hier interessiert mich auch mal. Fellow hatte ja geschrieben, der hat ja auch mit Nightfall angefangen, oder? Ja. Fellow, kannst mal schreiben, wie es dir so erging. Ja, also, weil wenn du das alleine anfängst mit den Helden und du musst die ja mitnehmen, ja, zum Anfang, da bist du echt hast du close. Naja gut, es ist der Punkt ist ganz einfach, dass du in Prophecies eine viel, viel langsam einsteigendere Lernkurve hast, als du sie in den anderen beiden. Mhm. Also Factions war für mich die Hölle. Ich hab da eine Ritu angefangen und dachte so, wow, total easy, alles geil. Ich meine, ich kannte ja schon das Spielprinzip. Gut, die Klasse war neu, aber das ist ja egal. Und ich kam aufs Festland und habe einfach nur so auf die Fresse gekriegt, dass nichts mehr draufgepasst hat. Wo ich gedacht habe so, hallo, was wird denn das jetzt? Und ich war schon Level 20 fast. Also ich war Level 19. Weil das ist ja auf, in Infections ist das ja überhaupt kein Thema. Achso, du meinst jetzt so von der Todinsel runter? Ja, wenn du kamst. Du kommst auf der Todinsel locker lässig bis auf Level 19. Ja, das stimmt. Und dann denkst du dir, wow, geil, Level 20 und jetzt fast, und jetzt rock ich jetzt mal dick das Haus. Ja, nee, tust du nicht. Weil du kriegst so aufs Maul. Und das ist deprimierend dann am Anfang. Zumal die ganze Stadt Infections ja beispielsweise auch vollkommen deprimierend ist. Und da hast du halt als Ele, hast du halt dick verloren, finde ich. Weil du denkst, dass es weitergeht wie am Anfang. Und da finde ich halt Prophecies zum Anfang, finde ich das weitaus besser, weil du eine viel weniger stark ansteigende Lernkurve hast. Klar, du musst dann weiterspielen, bis du deine ganzen Attributspunkte und Kram hast, bis du dann die Klasse wechseln kannst. Das ist alles ein bisschen langwieriger. Aber du hast, es macht meines Erachtens viel mehr Spaß, und du hast schönere Erfolge. Ja. Factions ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich hatte das ja schon mal erzählt, ich bin reingekommen als Messmann natürlich Factions, Visuna-Platz und ich war fertig mit der Welt. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was Messmann passieren kann, sind diese Horden, diese Massen, eben weil wir kaum, wir nehmen ja einzelne Leute raus, was soll ich mit so einer riesen Masse, wir machen kaum Flächendamage. Haben wir auch, ja, manchmal und so. Aber so als reiner Messmer, das Spielprinzip ist wirklich, bestimmte Klassen rauszunehmen und so oder zu unterstützen, das funktioniert da ja gar nicht. Und ich war sowas von gefrustet. Da bist du natürlich als Ele in deinem Element, ne? Ja, hau raus. Super. Ja. Läuft. Endlich mal Riesenmobs, die du mal so richtig schön gepflegt wegballern kannst. Einen drüber braten kannst. Wobei. Das ist richtig schön. Wobei da ja noch eine andere Klasse, da hat ja der Minion Master mal richtig gewonnen gehabt. Die Minion Master sind ja da absolut in die Höhe geschossen. Das war ja dann die meistgespielte Klasse überhaupt. Das war ja einfach nur der Hammer. Weil du so viele Leichen hattest, der Minion Master wusste gar nicht wohin. Ja? Der hat gedacht, oh, Paradies. Ja? Das war total geil. Und damit machst du halt auch natürlich eine Menge Schaden dann im Endeffekt, zumal du dann halt auch blockst. Aber es stimmt schon, der Ele war da natürlich, oh, Mob, alles gut. Der war glücklich. Ja. Also ich habe das als Ele Factions ganz anders erlebt, als, wie gesagt, als Messmer, da war ich wirklich, Fisuna-Platz hat mich komplett demotiviert, ne? Zum Anfang. Mhm. Nachher ging das, als wir das überwunden hatten, dann wurde es besser. Aber also ehrlich, als das gerade rauskam, da war ja irgendwie kein Land in Sicht. Das ist lustig, ne? Weil wenn ich das heute spiele, empfinde ich das gar nicht mehr so. Man gewöhnt sich auch an alles, an diese Riesenmobs und so, das passiert dann alles nicht mehr. Ja. Und aber wie gesagt, als Ele habe ich das nicht so empfunden. Es gab sowieso als Eles, ich überlege jetzt gerade mal, ob ich solche Empfindungen auch als Ele-Spieler hatte. Also so wirklich so, ob ich mich an Regionen erinnere, wo ich als Ele so richtig am Ende war, also skilltechnisch. Und ich wüsste jetzt nicht, mir fällt nichts ein. Riss? Mhm. Wieso? Also ich hatte immer so das Problem, also nicht ich selber, ich war als meistens als Nekro im Riss. Aber alle Ele... Duo-Farm? Das war in der UW. Das stimmt, ja. Das habe ich in der UW gemacht. Da war ich nicht Nekro, da war ich der Mönch. Im Riss sind die Eles mir reihenweise umgefallen, weil sie es nicht auf die Reihe gekriegt haben, hinten zu warten. Ja gut, da war ich sonst. Gibt es keinen Grund, im Riss umzufallen. Ah, oh, mei. Aber das fand ich immer sehr deprimierend für die Eles. Aber Riss finde ich jetzt nicht schlimm. Nein, Riss ist total easy eigentlich, finde ich. Also fand ich jetzt nicht. Verstehe ich nicht. Was ich sage, also Risse ist auch. Ne? Früher bin ich ja immer so mit Balance-Teams in den Riss gegangen. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute ist das ja so oldschool. Genau wie die UW-Geschichte. Hat mir jetzt mal alles Speedclear machen oder was? Ja, ja, klar. Das ist ja alles nur noch so schnell wie möglich. Und klar. Ja. Aber ich bin ja halt so mehr der Oldschool-Spieler halt, ne? Ja. Und, ja, wieso? Und da gehört halt auch. Aber es gibt noch Balance-Teams, die da reingehen. Ja, natürlich, es gibt, klar gibt's Balance-Teams, die da reingehen. Du hast dann halt oft hast du in Pucks halt so das Problem, wenn du mit einem Balance-Team reingehst, kannst du Glück haben, wie immer, kannst du Glück haben oder du kannst richtig dick verlieren. Und bei Balance-Teams ist es halt so, dass du, dass die Elis, dass manche Elis ihren Platz nicht kennen. Dass sie nämlich vorne, mhm, zu weit vorne stehen, oder schon ihre Skills raushauen, wenn der Krieger das Akro noch gar nicht gebunden hat. Und das ist dann immer schwierig, da dann das dann von hinten als Mönch dann rauszuholen. Ja, weil dann wenden sich die Gegner dann dem Ele zu und dann hat der Ele halt verloren, weil Rüstung ist halt nicht. Mir sind schon sehr viele Eles in meiner Mönchslaufbahn umgekippt, weil sie einfach zu weit vorne gestanden haben oder zu schnell gecastet haben. Na mei. Passiert. Gut, aber ich sag mal, ansonsten, also auch Tiefe oder Urgus ist so eine Geschichte, das machst du mit Ele mal schnell. Ja, das ist ja. Das fand ich völlig unproblematisch. Ich meine, gerade Tiefe. Tiefe beginnst du ja in diesen verschiedenen Räumen, also bis auf der Chill-Out-Room, da wo du mit deinen beiden Nekros sitzt und dem Mönch, ja. Bist du ja die klassische Version Krieger, Ele, Mönch und haust da deine Skills raus, alles gut, ne? Ja, das ist so eine 1 bis 8 Klasse. Beziehungsweise 1 bis 7. Genau. Und das ist, was ich meine. Also die ist convenient. Die kannst du, ohne jetzt dir fett Gedanken zu machen, kannst du die spielen. Und sie spielt sich gut. Also sie spielt sich gut. Du hast irgendwie keine Probleme. Sie sieht gut aus. Also ich finde es eine gute Klasse eigentlich. Ja. Bis auf jetzt die weiblichen Rüstungen, wo du halt eben, muss ich ja auch selber sagen, halt viel Haut zeigst. Aber gut, ich meine. Sie kann sich's leisten, meinst du? Monsterbrüste, hast du auch eine gute Figur. Ja, da gibt's immer Diskussionen. Leute. Da gibt's immer Diskussionen. Doppel D oder was? Wenn das nicht Silikon ist, weiß ich auch nicht. Genau. Sind die gemacht oder sind die nicht gemacht? Und du siehst das, wenn du in irgendeiner. Die sind gemacht. Ja, aber frag nicht. Das siehst du immer. Die können nur gemacht sein, wenn jemand so eine Figur hat, hat er nicht solche Brüste. Hallo? Wo soll denn das Fett herkommen? Warum ist das nicht an anderen Stellen? Leute, sorry. Silikonbrüste. Dazu sage ich jetzt nichts. Kennt da jemanden, der jemanden kennt? Nein. Was denn? Hä? Was denn? Was denn? Ja. Ja. Alles gut? Ja. Ja. Mein Vater hat gesagt, Charlie hat gesagt, das kennst du wahrscheinlich nicht mehr. Das war ein Radiohörspiel in meiner Jugend, also irgendwie vor dem Krieg quasi. Okay. Ich werde ja immer älter. Nein. Ja, nein. Ich mache mich immer älter so. Ach so. Ich werde auch immer älter, das stimmt. Ja gut, das war ja auch. Von und zu alte Schachtel, dankeschön. Das hältst du mir jetzt ewig nach, oder? Vor, ja, klar. Meine ich. Ja. Ja. Es hängig ist, ja. Ja. Aber das hast du doch gesagt. Whatever. Ist doch auf deinem Mist gewachsen. Ich habe das nur wiederholt, sozusagen. Na, du hast es ja noch potenziert. Ich habe es kombiniert. Ja, siehst du? Frau von und zu. Das spielt auf deine adlige Herkunft an. Und dann alte Schachtel. Das kam von dir. Ja. Ja. Na gut. Fand ich halt nicht so. Fandst du nicht so? Okay, gut. Nee, warte, hier sehe ich so. Ja. Okay, aber wir waren eigentlich bei den Silikonbrüsten der Ele, um darauf mal wieder zurückzukommen. Es ist schön, dass eine Frau darauf zurückkommt und nicht ich hier. Ja. Ja, gut. Mein, gibt es sowas? Ich wundere mich immer, dass die nicht rausfallen. Nee, das habe ich schon mal gesagt, das ist doppelseitiges Klebeband mit den solchen Rüstungen wie die Elite-Sonnenspeer-Rüstung. Fragt J-Lo oder auch andere. Ja, aber tut das nicht weh, wenn du Klebeband Celebrities. Auf den... Egal. Bitte was? Ob das weh tut? Wenn du Klebeband auf den Nippeln hast. Hast du doch nicht auf den Nippeln. Ich? Hast du auch an der Seite. Ich habe damit keine Ahnung. Ich habe mir noch... Das machst du an der Seite am Saum fest. Ah, okay. Mhm. Gut, wieder was gelernt. Ich sollte in die Modebranche gehen. Warum? Dann könnte ich erst... Du hast keine Ahnung bis jetzt, wenn du doch nicht mal weißt, wie doppelseitiges Klebeband bei sowas befestigt wird. Das soll doch nicht zur Seite rutschen, das ist doch der Witz. Deswegen kann das doch nur an der Seite festgemacht werden. Ja, aber ich habe mehr Geschmack als viele Designer. Deswegen könnte ich da ja mal gescheite Dingenskirchens, Rüstung für Enes machen. Sagt der Mann, der in Sammler-T-Shirts hier ist. Hey, das ist aber ein Unterschied, ob hast du dir mal angeguckt, wie manche Designer rumlaufen? Ja, Armani rennt immer richtig geil rum. Ja, ach ja, ja, jetzt kommen wir wieder Armani. Ja, scheiße. Ne? Ist okay. Ich habe da so meine Zweifel. Aber gut, darüber reden wir jetzt nicht. Nein, also jetzt nochmal zurück. Ich finde Elis eine gute Klasse. Sieht gut aus. Ja. Ist okay zu spielen. Das ist so eine... Ja. Einsteigen, Spaß haben, Klasse. Gibt es solche Autos? Ja, solche Autos gibt es auch. Ich finde die nicht kompliziert. Die macht Spaß. Das ist ein reelles Ding. Du meinst, es ist so eine... Ich spiele immer gerne Ele, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich gefragt werde, machst du Ele, mache ich Ele, habe ich ja überhaupt kein Problem mit. Das gibt so Klassen, wo ich sage, ja, kann ich jetzt spielen, habe ich, aber muss jetzt nicht sein. Aber Ele ist immer okay. Ist echt immer okay. Macht dir auch Spaß zu spielen? Haben auch schöne Waffen. Macht dir dann auch Spaß zu spielen oder ist es so eine... Ja. Weil ich finde das manchmal einfach nur langweilig. Da sitzen Skillen. Ja, das ist ja nichts. Das ist ja dann hinstellen. Aber wie gesagt, also ich bin Luftele finde ich gut. Ist ein bisschen mehr Action. Mir persönlich macht das Spaß zu spielen, ja. Gut. Ab davon, dass Kunvis Luftstab geil aussieht und so. Ja. Spielst du Casterwaffen auf Ele? Nee. Spielen ja jetzt alle. Nö. Nee. Ich spiele keine Casterwaffen. Also ich spiele nur ganz selten Casterwaffen. Und dann auch nur mit dem Mönch, weil ich ja meistens Mönch spiele. Wenn ich mal meine Ele spiele, habe ich in der Regel eine Feuerskillung, weil die einfach am komfortabelsten ist in dem Moment, weil ich mir dann, weil die ist fertig, die Skillbar ist dieselbe immer und immer wieder. Du läufst raus, ja. du ballerst deine Fertigkeiten raus, ne? 1-7, alles gut. Und das war's. Wobei ich in der Regel kein Searing Flames dabei habe, sondern ich habe die Elementareinstimmung. Und hab dann ja. Energie und so, ne? Ja. Ja, und fertig. Also das ist so meine Regel. Luft, okay. Ich glaube, ich habe nicht viele Fertigkeiten. Müsste ich mal gucken. Wenn du sagst, Luft ist toll, müsste ich mal ausprobieren. Ich habe Wasser mal ausprobiert. Wasser ist nicht so meins. Nee, Wasser ist auch nicht meins. Also ich habe das auch schon öfter ausprobiert und so. Ich stehe auf Luft. Ich mag Luft echt gerne. Und wie gesagt, das fing tatsächlich so an mit Kunvis Luftstab, dass ich dann angefangen habe, mich mit Luft auseinanderzusetzen und habe jetzt dementsprechend auch die ganzen Fertigkeiten. Und mir macht Spaß. Weil du haust also richtig rein. Aber du musst halt eben auch viel Energie haben, ne? Sonst macht das auch nicht so richtig Spaß. Und es ist halt eben dadurch, dass du die Gegner blind halten kannst, bist du nicht mehr ganz so hilflos, wenn tatsächlich mal ein Nahkämpfer zu dir durchkommt aus irgendwelchen Gründen und dir so richtig aufs Maul hauen will. Ja, gut. Ja. Dann sagst du, bist du halt blind, ist mir auch egal. Dann kriegst du mal einen Blitzheimer drüber oder wollen wir gucken, wie du aussiehst hinterher. Das sind ja sehr eklige Gegner. Also wenn du da in Krüter oder so rumläufst, da sind ja diese Skelettzauberer und so ein Kram. Die sind total ekelhaft für Nahkämpfer. Ja. Ja, nicht ganz ohne Grund. Eben, weil sie halt die ganze Zeit... Und da freut sich denn jeder Nahkämpfer, wenn er irgend so einen nutzlosen Messmer dabei hat, der zum Beispiel unterbricht oder so. Oder irgendwie was anderes macht, dass die Dinger schnell down sind. Aber das machen die Messmer ja eigentlich auch nicht. Das macht Nivaldis. Ja, nee. Wir auch. Das würde ja bedeuten, dass ein Messmer eine kompetent sinnvolle Klasse ist. Ja, richtig. Genau. Hat man ja gestern wieder sinnvoll gesehen. Sinnvoll schon, weil... Richtig. Guck mal, hattet ihr zwei Leute in der Gruppe, die nichts gemacht haben, der Noro und ich. Ja. Und lief wie geschmiert. Naja, das war nur, weil der Rest der Gruppe so kompetent und grandios war, dass wir euer Nichtstun ausgebügelt haben. Richtig. Und ich war kein Mönch. Ja. Nee, du warst kein Mönch, richtig. Deswegen hat das so geklappt. Ja, ja, absolut, absolut. Ja. Ja. Läuft. Ja, also Fazit, Ele super, gerade als Anfänger sollte man Elis spielen, falls es jetzt überhaupt noch Anfänger gibt und nicht alle Aion spielen, weiß ich gar nicht. Aion spiele ich nicht. ich auch nicht. Keine Zeit, Leute. Unabhängig von der Zeit. Selbst wenn ich Zeit hätte, würde ich es nicht spielen. Ja. Also doch, ich fand es jetzt gar nicht schlecht. Ich würde es wahrscheinlich spielen, aber wie gesagt, echt keine Zeit. Also ich komme schon kaum mit Guild Wars spielen und was wir noch alles machen, Abschaltimpuls, Tower Talk, Golfen. Ich komme schon echt nicht mehr hinterher. Ich muss ja noch arbeiten, das ist das Problem. Ach, Quatsch. Ich bin ja immer noch nicht Privatier, leider. So ein Scheiß. Das wird voll lustig später mal. Was denn? Ja, obwohl, dann bist du noch nicht. Bei Abschaltimpuls 999. Bist du da schon fertig arbeiten? Nee, ne? Rentetechnisch? Ja. Das ist in, was haben wir gesagt, 19 Jahren, ne? 20 knapp. Rechne mal. 20, ja, das kommt drauf an. Das kommt drauf an. Also ich in meinem Job werde das ja nicht, aber mein Mann hat ja vor, dass er irgendwie richtig geil Geld verdient jetzt demnächst und wir uns dann irgendwann privatiermäßig zur Ruhe setzen können. Ich bin gespannt. Ich finde seinen Plan interessant, ob das so eintreten wird. Der will auch nur noch golfen. Wäre ganz cool. Nee, aber in 20 Jahren leider noch nicht. Da muss ich noch ein bisschen arbeiten. Weil das wäre nämlich voll toll, wenn man dann abschaltet, gut, fangen wir nochmal von vorne an. Das stelle ich mir ganz toll vor. Ach so. Wenn wir dann ganz viel Zeit für den Abschaltimpuls haben. Hab ich ja nicht, weil dann spiele ich ja nur noch Golf. Ach so. Ich habe mir vorgenommen, dass ich dann so bin, wie diese eine alte Dame, die wir mal auf dem Platz getroffen haben, ganz super. So eine Seniorin. Und die hat halt jeden Tag Zeit, kann jeden Tag spielen und so weiter. Und hat dann zu meinem Mann gesagt, junger Mann, Sie müssen mehr trainieren, Sie müssen jeden Tag spielen. Ja, und da stehst du und sagst, jo, okay, get a grip, ja, get a life. Es ist irgendwie... Er hat's hinter sich, alles gut. Der hat's hinter sich. Vielleicht hat sie auch nie gearbeitet, man weiß es nicht. Das ist egal, dann hat sie es trotzdem gemacht als ich. Vielleicht hat sie so einen reichen Typen geheiratet und konnte den ganzen Tag immer golfen. Ja, mei. Ich meine, Ihr Tipp ist schon gut, ist schon richtig. Ich würde das auch gerne machen, aber. Ja. Ich spiele kein Golf, alles gut. Ja, kannst ja anfangen, ist ja kein Thema. Ja. Aber du hast keine Zeit, du hast ein Kind. Bitte, was habe ich? Du hast keine Zeit, du hast ein Kind. Ja, natürlich. Aber das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Dann verdienen. Keine Zeit zu haben, wenn man ein Kind hat? Nein. Deswegen schafft man sich Kinder an, damit man keine Zeit hat. Nein, du verstehst es falsch. Der Punkt ist, ich habe jetzt keine Zeit, weil jetzt das Kind das Problem ist. Aber wenn ich dann in Rente gehe, dann habe ich nicht nur mein Geld, das Geld von meiner Frau, sondern auch das Geld von meiner Tochter. Weil meine Tochter verdient ja dreimal so viel wie meine Frau oder ich oder wir alle beide zusammen. Das ist ja der Sinn, der dahinter steht. Und dann? Warum brauche ich irgendeine Rente? Warum brauche ich irgendwelche Altersvorsorge? Ich habe eine Tochter, die genug verdient, die einfach sagt, ja, Papa, komm, auf geht's. Glaubst du? Das wird so sein. Das ist natürlich ein bisschen naiv, ne? Musst auch bedenken, dass du hast angefangen mit Karriere und Tralala und Hopsasa. Du hast damit angefangen, meine Tochter auf den Trichter zu bringen. Von daher, hey, was kann mir Besseres passieren, wenn du mir hilfst? Haben wir das unseren lieben Zuhörern schon erzählt, dass ich ja irgendwie immer die Krise gekriegt hat, als deine Tochter irgendwie mit Wischmopp hier in die Kamera kam? Nö. Glaube ich nicht. Bin ich fast ausgerastet. Da bin ich fast ausgerastet, habe gesagt, hier, komm, kleine Wischmopp weglegen, so ein Kinderwischmopp zum Spielen, das würde ich hier schon gar nicht kaufen, aber ist egal. Ich habe gesagt, gleich weglegen, meine Liebe, so, ja gut. Geschenke, was soll ich gegen Geschenke sagen? Geschenke, ja, weiß ich nicht, Mülltonne. mach ich doch in Guild Wars auch, Mülltonne. Ich räume jetzt auf. Meine Frau und meine Tochter sind jetzt weg. ich räume jetzt hier mal gnadenlos auf. Jetzt wird hier mal. Ja, und da habe ich nämlich gleich zu deiner Tochter gesagt, Mädchen, als Putzfrau willst du kein Geld verdienen. Mach was Vernünftiges. No. Und das ist ja sozusagen nur in meinem Sinne. Ja, natürlich, klar. Ja, also. Aber ich halte es halt eben für doch ein bisschen gewagt, so als Vorsorge darauf zu bauen. Nein. Du hast mich nicht falsch verstanden. Ich baue nicht als Vorsorge darauf, dass das so passiert, sondern ich gebe mich nur dem Gedankenspiel hin. Wenn es so ist, dann brauche ich das, was ich sowieso schon mache, dann bräuchte ich das nicht. Ich habe es natürlich, aber ich bräuchte es nicht. Ja. Theorie ist, wenn man alles weiß. Also, Theorie ist immer alles, genau. Weiß ich nicht. Ich sehe irgendwie zu mich um meine Altersvorsorge selber. Ich bin da ja auch nicht so, ne? Man könnte jetzt auch sagen, wieso, Elli, Mensch, da hast du einfach den falschen Mann geheiratet. Hättest du mal so einen reichen Typen geheiratet, fertig. Aber da bin ich auch nicht der Typ für. Jetzt nur wegen des Geldes? Nee. Willst du noch was zum Ele sagen? Ich wollte gerade sagen, will ich jetzt noch was zum Ele sagen? Haben Eles Geld? Mehr Geld als sonst? Guck dir die Klamotten an. Wie? Weil sie farben, ja gut. Die waren bestimmt teuer. Elementarschwerter farben, das war ja so die Ele-Geschichte. Also von daher, die können schon richtig dick Kohle machen, ja. Wenn sie es richtig anstellen. Machen. Aber dadurch, dass Elementarschwerter jetzt auch nicht mehr so beliebt sind, nö. Nee. Also du kannst schon als Ele Kohle machen, man kann auch farmen. Meshmer ist ja so Farmloser auch, ne? Charaktermäßig, klassenmäßig. Ja, aber Ele auch. Also Ele ist nicht so der Farmer. Ele eigentlich auch nicht so der Hit. Nee, also zum Farmen. Da gibt es bessere. Aber dadurch, dass man überall mitgenommen wird, irgendwie keine Probleme hat, nix, kriegt man eigentlich genug Geld zusammen, ja. Würde ich so mal sagen. Und es sind oft Lacker. Mir aufgefallen. Nicht? Ja. Ich glaube, du hast eine verzerrte Wahrnehmung. Ja, klar. Ja, ihr Lieben, was ist mit euch? Spielt ihr Ele? Wahrscheinlich, ne? Ich glaube, alle spielen Ele. Das ist so ein Charakter, den hat irgendwie auch jeder. Ja. So eine Klasse, meine ich. Jeder hat mindestens eine Ele, glaube ich. Das glaube ich auch. Also es ist irgendwie so, du hast ja nie das Problem, wenn du irgendwie so ein Teambild zusammenkriegst, haben wir nochmal jemanden, der Ele spielt, da musst du ja nicht 3 Stunden suchen oder so. Nö, Eles kriegst du eigentlich so, immer. Immer. Immer. Das ist auch kein Thema. Auch gut ausgerüstete Ele ist alles Bombe. Kein Ding. Ja, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit. Du kannst da hingehen, wann immer du willst. Ich brauche mein Ele. Ja, hier. Alles gut. Läuft genau. Ja. Naja, Ele. Das waren so unsere 5 Cent zum Ele, ne? Das waren schon 10. Ja. Das ist eigentlich so die Convenience-Klasse, finde ich, in Guild Wars. Ja. Stimmt. Gut. Ihr Lieben, was sagt ihr dazu? Ele toll. Eure Lieblingsklasse? Ele geil. Ele toll. Ele geil. Ele. Mhm. Könnt euch auch mal melden. Männlich oder weiblich? E-Mail geht, haben wir jetzt gemerkt. E-Mail geht, genau. Abschaltimpuls@fesra.com ist die E-Mail-Adresse. Genau. No. Sonst könnt ihr in die Comments schreiben, wie immer. Oder abschaltimpuls.fesra.com oder in den War Tower Thread. Richtig. Tonspuren. Bei den Tonspuren in der Kreativecke im War Tower Forum. Richtig. Ja. Genau. Und demnächst wird es auch wieder einen Tower Talk geben. Wann kommt der raus? Am 30. oder 31. Oktober. Jawohl. Genau. Hoffentlich findet hier immer statt. Werdet ihr hören, ihr Lieben. Und ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback. Wie immer. Also. In diesem Sinne. Wir werden uns bemühen, jetzt wieder regelmäßiger zu werden mit dem Abschaltimpuls, ihr Lieben. Stimme ist wieder da. Sozusagen. Mal gucken. Also. In diesem Sinne. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.